Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht mehr weit gehen an den Wanderstabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue, bis zum Grabe.